Das ist ja der Haken. Der Mörder saß eben drinnen und hatte sich eingeschlossen. Und man hätte ihn sicher gefasst, wenn Koch nicht die Dummheit begangen hätte, selbst hinunterzugehen, um den Hausmeister zu holen. Jenem aber gelang es währenddessen, die Treppe hinunterzugehen und irgendwie an ihnen vorbeizuschlüpfen. Koch bekreuzigt sich mit beiden Händen. »Wenn ich geblieben wäre, sagt er, wäre er herausgekommen und hätte mich erschlagen. Er will ein russisches Dankgebet abhalten lassen.« »Und den Mörder hat niemand gesehen.« »Wie denn? Das Haus ist eine Arche Noah«, bemerkte der Schriftführer, der von seinem Platz aus zuhörte. »Es ist ganz klar, es ist ganz klar«, wiederholte Nikodem Fomitsch eifrig. »Nein, die Sache ist sehr unklar«, blieb Ilja Petrowitsch bei seiner Ansicht. Raskolnikow nahm seinen Hut und ging zur Tür. Aber er kam nicht so weit. Wie er wieder zu sich kommt, sieht er, dass er auf einem Stuhl sitzt, dass rechts ihn jemand stützt, links ein anderer steht mit einem gelben Glase, gefüllt mit gelbem Wasser, und dass Nikodem Fomitsch vor ihm steht und ihn unverwandt anblickt. Er stand vom Stuhl auf. »Was ist Ihnen? Sind Sie krank?« fragte Nikodem Fomitsch ziemlich scharf. »Schon als er unterschrieb, konnte er kaum die Feder führen«, bemerkte der Schriftführer, indem er wieder seinen Platz einnahm und in seinen Papieren blätterte. »Sind Sie schon lange krank?« rief Ilja Petrowitsch von seinem Platz aus, indem er auch in Papieren blätterte. Er hatte selbstverständlich auch den Kranken betrachtet, als er ohnmächtig war, war aber sofort auf die Seite getreten, als jener zu sich kam. »Seit gestern«, murmelte Raskolnikow zur Antwort. »Und sind Sie gestern ausgegangen?« »Ja.« »Trotz Ihres Krankseins?« »Ja.« »Um wie viel Uhr?« »In der 8. Stunde abends.« »Und wohin, wenn man fragen darf?« »Auf die Straße.« »Kurz und einleuchtend.« Raskolnikow antwortete scharf, kurz, bleich wie ein Taschentuch, ohne seine dunklen, fieberkranken Augen vor dem Blick Ilja Petrowitschs zu senken. »Er kann kaum auf den Füßen stehen und du«, versuchte Nikodem Fomitsch zu bemerken. »Macht nichts«, sagte Ilja Petrowitsch sehr eigentümlich. Nikodem Fomitsch wollte noch etwas hinzufügen, schwieg aber, als er den Schriftführer anblickte, der ihn aufmerksam ansah.